Erdwale überleben. Sollen wir Deutschen ewig zahlen? Für die erlittenen Wale. Sollen freche Juden unsere Herren sein? Nein, nein, nein, nein. Sollen freche Juden unsere Herren sein? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Kindermord in Palästina. Als Segen der Rabbiner. Wie viele Völker sie schon quälten? Die angeblich auserwählten. Wenn andere auch mal was besitzen, müsste es sofort stibitzen. Wo man unsere Völker schaffen, könnt ihr nur Affen, Affen. Sollen für die Juden unsere Herren sein? Nein, nein, nein, nein. Sollen für die Juden unsere Herren sein? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. In Hollywood könnt ihr tolle Streifen, dann alle sollen es begreifen. Ihr seid immer nur die Juden. Ja, aber stets verfolgten Juden. Und wir Deutschen sind die Bösen, die die Welt von euch erlösen. Macht euch mal an die eigenen Nasen. Da habt ihr genug zu fassen. Sollen freche Juden unsere Herren sein? Nein, nein, nein, nein. Sollen freche Juden unsere Herren sein? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein.